Erstens, beleidigt aufgeben und sich zurückziehen. Das ist die Defensivreaktion. Zweitens, jetzt soll ich trotzen. Das ist die Offensivreaktion. Drittens, akzeptieren und transformieren. Das ist eine Verstandesentscheidung und keine Reaktion. Die ersten beiden Muster entstammen dem kindlichen Verhaltensrepertoire. Rückzug bedeutet, man gibt seinen Freiraum und seine Rechte auf, um weitere Einschränkungen zu vermeiden. Das ist eine Form der Angst. Dazu gehören auch Depressionen, Introversionen, Anpassung oder auch Feigheit. Man bewegt sich nur noch im vorhandenen Freiraum und vermeidet damit, an die empfundene Grenze zu stoßen. Emotionale Erpressung, also das Zerschaustellen der eigenen Verletztheit, ist oft ein benutztes Mittel, um seine Mitmenschen dazu zu zwingen, keine weiteren Einschränkungen auszuüben. Unter diesen Menschen finden wir sehr viele Übergewichtige mit sogenanntem Kummerspeck, aber auch deren Gegenteil, die Kachektiker. Das sind extrem abgemagerte Menschen, die sich buchstäblich dünne machen. Bei Zootieren, die hospitalisiert von einer Käfigecke in die andere schleichen, finden wir ebenso diese Vermeidensreaktion. Das Tier bewegt sich nur noch innerhalb seines geringen Freiraumes und hat es aufgegeben, seine Grenze zu erweitern, was durch die Gitterstäbe meist ja auch sicher verhindert wird. Das Ganze ist selbstverständlich wie beim Menschen auch die Folge einer enormen Traumatisierung, aber im Sinne der Psyche, die sich vor Beschränkung schützen möchte, eine durchaus sinnvolle Verhaltensweise. Für das Gefühl der Selbstbestimmtheit nehmen Menschen auch körperliche Einbußen in Kauf. Ist doch klar. Ein Selbstmörder versucht nicht etwa diese schöne Welt vor sich Schlimmfinger zu bewahren, sondern genau umgekehrt, er bringt sich um, damit die böse Welt ihm nicht den letzten Rest gibt. Somit bewahrt sich seine Psyche die Entfaltungsfähigkeit, indem sie weitere potenzielle Machtlosigkeitserfahrungen, also Einschränkung von außen, vermeidet. Wer sich selbst tötet, tut das, um anderen damit zuvorzukommen. Selbst wenn jemand sagt, er wäre des Lebens nicht wert, so entspricht das nicht etwa seiner eigenen Bewertung, sondern beispielsweise der Eltern, die fest in seinem Kopf als Wertesystem sitzen und für das eigene gehalten werden. Falls sie durch das Wort Macht abgeschreckt sein sollten, ich meine damit die Macht im Sinne von Entfaltung und Verwirklichung. Diese zu erreichen oder das Erreichte zu erhalten, danach trachten alle Lebewesen von Geburt an. Wir können gar nicht anders. Deswegen reagieren wir ja auch so empfindlich auf Einschränkungen. Echte Macht wirkt sich nicht destruktiv und manipulativ, sondern konstruktiv aus. Zur Möglichkeit 2, der Offensive, muss ich Ihnen ebenfalls nicht viel erzählen. Ein Jähzorniger ist jemand, der versucht, seine empfundenen Grenzen auszuweiten. Strategien hierfür finden wir beispielsweise bei allen kriegführenden Politikern sowie grundsätzlich bei allen Menschen, die uns einschüchtern wollen. Auch diese Menschen neigen oftmals, nicht zwingend, zu Übergewicht. Wütende Menschen fühlen sich machtlos, also hilflos, und gehören ebenfalls zu den Ängstlichen. Überrascht Sie das? Je cholerischer ein Mensch auf Sie reagiert, desto mehr zeigt er Ihnen damit doch, dass er sich von Ihnen unterworfen fühlt. Führen Sie sich das mal bitte vor Augen, falls Ihr Chef oder Ihr Partner Sie wieder einmal anschreit. Einem solchen Menschen, der Sie anschreit oder verprügeln will, begegnen Sie ganz einfach damit, dass Sie ihm den geforderten Freiraum lassen. Geben Sie nach. So wie Sie es im Neuen Testament, im Matthäusevangelium lesen können. Ihr sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sag euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm die andere auch hin. Wenn Sie das nämlich bewusst und absichtlich tun, ist dies für Sie keine Einschränkung Ihrer Freiheit mehr, also keine Reaktion, sondern gewollt und rational und damit die einzige Möglichkeit, mit von außen gesetzten Grenzen konfliktfrei umzugehen, nämlich sie zu akzeptieren und damit zu integrieren. So wird die Beschränkung nicht länger als Machtlosigkeitserfahrung wahrgenommen, sondern als freie Entscheidung. Konkret heißt das, Sie spüren sich in die Bedürfnisse Ihres Mitmenschen hinein und geben ihm absichtlich genau das, was er wirklich begehrt. Dafür bekommen Sie von ihm alles, was Sie sich wünschen. Probieren Sie es aus. Gehen Sie zum Bäcker und geben Sie ihm 3 Euro. Sie werden wahrscheinlich genau die Anzahl Brötchen dafür bekommen, die Sie dafür erwarten. Gehen Sie arbeiten und leisten das, was Ihr Chef oder Kunde wirklich will. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beschimpft, sondern angemessen bezahlt, ja vielleicht sogar befördert. Allerdings ist das, was ein anderer wirklich will, nicht immer ganz so leicht herauszufinden. Genauer gesagt, jeder Mensch sehnt sich nach Respekt, nach Interesse an seinen Werten und nach Anerkennung derselben. Doch was sind diese Werte? Das herauszufinden führt uns zur Möglichkeit 3, der Akzeptanz. Diese ist der Königsweg. Um eine Grenze zu akzeptieren, muss man sie allerdings verstehen und den Sinn darin erkennen. Nur dann kann sie von anderer Seite her aufgehoben werden. Doch es lohnt sich. Menschen, denen das gelungen ist, wie etwa Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa, sind schlank, weil sie nach diesem Prinzip lebten. Wenn sie möchten, können sie auch bald dazu gehören. Nun höre ich einige von Ihnen förmlich aufschreien, ich will doch nicht werden wie Gandhi oder Mutter Teresa, ich will einfach nur ein paar Kilogramm abnehmen. Ja, aber das geht nicht automatisch, solange Sie sich noch machtlos und abhängig fühlen wie ein Kind. Das automatische und dauerhafte Schlanksein können Sie sich nicht mit Wut herbeijodeln, das muss von innen kommen. Denn Sie können Ihren eigenen Körper nicht belügen. Warum diese Strategien so entscheidend für unsere Figur sind, habe ich oben schon angedeutet. Neurotransmitter, die Botenstoffe, die aus Gedanken Realität machen, also elektromagnetische Impulse in Form von chemischen Reaktionen weitertragen, sind für alle körperlichen Prozesse zuständig. Sie werden durch Gedanken aktiviert, und zwar nicht durch die Gedanken, die Sie gerne hätten, sondern durch diejenigen, die Sie tatsächlich denken, selbst wenn diese Ihnen gar nicht bewusst sind.